Das dritte Komitee des Kosmosvereins Koreas fand am 28. Juni im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang statt. Auf der Sitzung seiner Mitglieder wurden die Fragen zur erfolgreichen Abhaltung des wissenschaftlich-technischen Symposiums über Weltraum 2017 beraten.